Dann geht es weiter mit dem 11. Artikel. Was lehrt uns der 11. Artikel? Auferstehung des Fleisches. Der 11. Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass alle Menschen auferstehen werden, indem jede Seele wieder jenen Leib in Besitz nimmt, den sie in diesem Leben hatte. Ja. Ist interessant momentan in Italien. Stauen sich die Leichen vor den Krematorien. Also recht witzig ist, also ich meine, ich bin nicht besonders witzig, aber das Problem ist witzig, weil es rein selber gemacht ist. Ich meine, ein paar Bagger werden sie noch haben in Italien und ein bisschen Diesel. Könnten sie ja sehr leicht eingraben, wie man die Leute eingegraben hat, das heißt in die Erde. War schon lang so, dass man die Gräber öffnet mit Baggern. Das geht recht schnell, angeblich. Oder Massengrab, wenn halt viele sterben an einem Ort. War ja ein Problem gewesen, aber nachdem sie jetzt alle unbedingt verbrennen müssen, nachdem das ja die Ideologie von den Freimaurern ist, von den Freimaurern verbreitet worden ist, haben sie halt ein Problem, das eigentlich gar keins sein sollte. Insofern ist es sehr witzig, außer für die Betroffenen. Jedenfalls, selbst wenn der Leib verbrannt worden ist, ist das Problem der leiblichen Auferstehung einfaches für den lieben Gott, weil wenn jemand von einem Walfisch oder von einem Hai gefressen worden ist, dann kann er auch wieder auferstehen, obwohl von ihm nicht besonders viel übrig bleibt. Der liebe Gott braucht ja nicht besonders viel Materie vom Leib, was übrig ist, nachdem sowieso jeder im Grab zu Staub zerfällt. Der weiß ja schon, wo was ist, wo ein bisschen was findet, um den Leib wieder herzustellen. Jedenfalls muss eine Kontinuität da sein, nicht nur durch die Seele, die Wesensform des Menschen, sondern auch materiell, was ja auch ein interessanter Vergleichspunkt ist, übrigens in Bezug aufs Papsttum, indem wir sagen, materiell gesehen besteht das Papsttum weiter, so auch der Mensch materiell gesehen, irgendwo muss irgendwas von ihm übrig sein, damit der Auferstehungsleib wieder von lieben Gott damit hergestellt wird.